Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, die Freitagnacht-Ausgabe ist bei uns immer eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Karl. Und Karl ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Karl, ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich will natürlich mit dir über Erfurt reden. Und das Problem, was ich bei dieser ganzen Geschichte habe, ist gar nicht, dass es irgendwelche ausgeflippte Jugendliche gibt, die so etwas in ihrem Wahn tun, sondern die Tatsache, wie darüber in den Medien berichtet wird. Na gut. Das ist schon ein Problem, dass es sowas gibt. Das ist ein großes Problem, wie wir sehen. Ne? Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Wenn du das andere Thema ansprichst, wie in den Medien darüber berichtet wird, was kritisierst du denn daran? Wir haben ja heute Abend in fast allen Radio-Fernsehsendungen hier auf 1 Live haben wir Sonderbericht erstattet. Im Fernsehen überall sind Berichte gelaufen. Was kritisierst du denn konkret? Ja, das ist genau das Problem, was ich habe. Dass nämlich beispielsweise so etwas vollkommen gewöhnlich geworden ist in Ländern wie Israel, Palästina, dass da Selbstmordattentate stattfinden und so weiter und dass da im normalen Rahmen einer Nachrichtensendung drüber, so 1:30 das übliche, drüber berichtet wird. Und dass jetzt nur weil das zufällig in Deutschland stattfindet, da alles freigeräumt wird und da Sondersendungen gemacht werden und Mutmaßungen gemacht werden. Wenn diese Sondersendungen auch noch irgendwie einen Sinn hätten, dann würde ich das ja noch verstehen. Also ich finde, dass das nicht ganz zutrifft, was du sagst. Gerade was den Nahen Osten anbelangt, gab es in der letzten Zeit im Zuge dessen, dass sich der Konflikt immer mehr verstärkt hat, immer wieder Sondersendungen im Fernsehen, in der ARD und im ZDF. Natürlich nicht in dem Maße wie jetzt vielleicht heute. Aber ist es denn nicht auch verständlich, Karl, dass man vielleicht doch noch mehr über das berichtet, was ganz nah in der eigenen Umgebung passiert, als über das, was sehr weit weg ist? Ist das nicht menschlich? Nee, das sehe ich vollkommen anders. Also ich sehe es nicht anders. Also wenn das in meinem Land passiert, hat es schon irgendwie einen anderen Stellenwert, als wenn es vielleicht ganz weit weg ist, obwohl es an menschlicher Dramatik also natürlich gleich ist. Also ich finde, Israel ist absolut nicht ganz weit weg. Und Israel ist ein Punkt, auf den man sehr achten muss. Das tut man und, ja. Und dieser ganze Nahe Osten ist sowieso ein Riesenpulverfass, das wissen wir ja alle. Aber dass da eine Sondersendung geschaltet wird. Ich habe also das ZDF jetzt zufällig mal geschaut und tut mir leid, nicht ARD, aber da traten also diverse Leute vors Mikrofon und haben da irgendwelche Sachen abgegeben, Statements abgegeben, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Heute. Welche Statements? Ich rede jetzt über Erfurt. Ja, welche Statements zum Beispiel? Ja, dass beispielsweise keiner noch nichts weiß über die Motive dieses 19-Jährigen da. Gut, aber was klagst du das an? Das weiß man ja auch nicht. Und man darf ja auch nicht vorschnell urteilen und nicht vorschnell... Dann muss man aber nicht eine einstündige Sondersendung machen, wenn man nichts zu vermitteln hat. Ja, das verstehe ja schon, ich einfach nicht. Ja, ich habe diese Sondersendung auch heute Abend gesehen. Nun kann man darüber streiten, ob alle Sender das parallel machen müssen. Da gebe ich dir recht. Aber es gab ja nun sehr viele Äußerungen, auch qualifizierte Äußerungen von der Polizei, von Psychologen, von betroffenen Eltern, von Kindern, die dabei waren, die das quasi bezeugt haben, was natürlich für uns als Information, für die Bevölkerung, für mich auch als Konsument durchaus von Interessantheit ist. Nein, finde ich absolut nicht. Ja, dann kannst du das für dich, dann kannst du das ja für dich entscheiden, aber. Weißt du, es ist so. Ich finde einfach. Was beklagst du daran? Nee, ich frage anders. Es ist in unserem Land ein großes Unglück passiert heute. Ja. Ein wirklich ganz großes Unglück. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Da sind wir uns ja einer Meinung. Da müssen wir lass mich gerade. Okay. Ich streite ja auch nicht. Ich sage, ich hole gerade aus, etwas zu sagen. Was spricht dagegen, dass man sich mit diesem Unglück nun auch beschäftigt? Und vielleicht sogar daraus, ich hoffe, dass man politische Konsequenzen zieht, vielleicht aber auch menschliche Konsequenzen zieht. Was spricht dagegen, das zu tun? Dagegen ist überhaupt gar nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Es ist nur einfach so, ich sehe schon wieder diese Sprechblasen vor mir. Und diese Sprechblasen von diesem wer war das, glaube ich, wie nennt sich der Polizeipräsident von Erfurt? Mhm. Und dann anschließend gab es Herrn Schily, anschließend gab es Herrn Schröder. Mhm. Und die haben alle nichts dazu zu sagen, überhaupt nichts wussten. Nein, entschuldige mal. Ich sage nochmal, es ist ein großes Unglück in unserem Land passiert. Ich möchte nicht wissen, wie groß die Empörung wäre, vielleicht auch von dir, wenn die höchsten Repräsentanten unseres Landes, nämlich der Bundespräsident und der Bundeskanzler, dazu schweigen würden. Es ist doch einfach ein Akt der Teilnahme und der Anteilnahme, dass sie zumindest den Opfern ihr Mitgefühl aussprechen. Man muss doch nicht jedem Politiker immer Sprechblasen. So etwas dauert ungefähr 10 Sekunden. Ja. Man sagt, es tut mir leid und so etwas soll nicht wieder vorkommen. Und obwohl jeder weiß, dass das jederzeit wieder vorkommen kann und dass irgendwelche abgedrehten Leute so etwas tun werden, das wird man nie ausschließen können. So. Was ist denn jetzt deine Konsequenz? Was wäre denn deine Forderung? Deine Forderung, das gar nicht zu beachten in den Medien oder auch nur 1:30 zu berichten? Meine Forderung ist, dass die Leute wirklich nur dann etwas sagen, wenn sie auch etwas zu sagen haben. So, und du meinst, dass das Richtmaß anlegen zu können, wenn etwas wirklich Substanz hat. Du entscheidest, das hat Substanz, hat jemand etwas wirklich gesagt. Ich entscheide das hoffentlich nicht. Mhm. Es ist nur einfach so, wenn ich jemanden sehe, der nur hilflos in irgendwelchen Worthülsen rumstochert, dann sehe ich das nicht. Nein, da muss ich auch wirklich vehement widersprechen. Also sowohl der Schily als auch der Kanzler und auch der Rau, der Bundespräsident, die haben nicht hilflos in Worthülsen rumgestammelt. Ja, Ja, na und? Die wissen doch alle noch. Ja, na und? Deswegen kann man doch das Beileid ausdrücken. Ja, das so, und da will ich dir noch, da will ich dir noch ein Beispiel. Der Innenstaatssekretär von Thüringen, ich weiß gar nicht mal dessen Namen, der den Innenminister von Thüringen vertreten hat heute. Ich habe die Pressekonferenz heute Nachmittag im Fernsehen gesehen. Diesem Mann kamen fast die Tränen. Ja, das habe ich gesehen. So. Dem stockte der Atem und der war sehr hilflos. So, das ist doch wirklich ein ich hatte das sehr, sehr, sehr berührt. Und ich merke, dass der das wirklich nicht einfach nur bürokratisch abspult, sondern dass den das wirklich betrifft. Nein, das habe ich gesehen. Das war auch so. Habe ich auch so empfunden. Also insofern darfst du mir jetzt nicht irgendwelche Gefühllosigkeiten vorwerfen. Weißt du, Karl, ich mache mal einen Vorschlag. Du hast deine Kritik geäußert, dass dir das zu viel ist im Moment im Fernsehen und im Radio. Gut, da kann man da wirklich drüber streiten. Alle Sender müssen es vielleicht auch nicht machen. Aber lass uns nicht weiter jetzt darüber streiten. Es ist ein zu trauriger und zu ernster Tag, als dass wir uns über solche Formalien, es sind ja eigentlich Formalien, hier uns unterhalten und letztendlich auch streiten. Es ist so viel Unglück geschehen und wir werden den Opfern nicht gerecht, kurz unterbrechen, wenn wir darüber jetzt streiten. Darf ich dich nur kurz unterbrechen? Mhm. Also es geht so, ich habe ja gegen diese Betroffenheit nicht und ich bin ja auch nicht dagegen, dass Herr Schröder oder Herr Schily oder wie auch immer, ich weiß es auch nicht, wie er geheißen hat, der Vertreter des Innenministeriums von Thüringen und auch den Polizeipräsidenten von Erfurt. Ich spreche denen ihre Betroffenheit ja gar nicht ab. Was ich nur nicht leiden kann, das ist, dass die immer solche Worthülsen. So, jetzt wiederholst du dich. Das hättest du eigentlich jetzt nicht nochmal sagen müssen, weil du es gerade schon mal gesagt hast. Ich habe einfach einen Vorschlag gemacht, dass wir dieses Gespräch und dieses Streitgespräch darüber beenden. weil es dem Tag nicht angemessen ist und dem Unglück nicht angemessen ist. Nein, ich respektiere deine Kritik, dass man in den Medien das vielleicht übertreibt, aber lass uns einfach jetzt schweigen und lass uns letztendlich auch die Anteilnahme aussprechen den Opfern gegenüber. Es ist so schlimm, wenn man sich in die Familien hineinversetzt, denen das heute passiert ist. Ja, ich habe mir das auch vorstellen müssen. Okay, dann mir ist etwas Ähnliches passiert und also in einem ganz anderen Zusammenhang. Dann machen wir jetzt einfach mal Schluss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das jetzt bei 14 Lehrer Paaren, ich weiß gar nicht, ob die alle verheiratet waren oder wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da immer Angehörige und die sind ganz furchtbar betroffen. Und dennoch danke ich dir für deine Meinungsäußerung, muss man ja auch sagen können, insofern ist es auch in Ordnung. Ja. Alles Gute, Karl. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja. Unsere Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht. Wir können uns über jedes Thema unterhalten, über das ihr gerne heute Nacht mit mir hier live im Radio und im Fernsehen sprechen möchtet. Anna, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Anna. Dein Thema. Ich weiß eigentlich nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Mein Mann ist verstorben vor 14 Wochen. 17 Wochen? Vor 14. Mhm. Und ich bin so total in einem Loch drinnen und weiß wirklich nicht, wie ich weiterleben soll oder wie ich da rauskommen soll. Ist dein Mann plötzlich verstorben? Nein, er hatte Krebs. Mhm. Was für ein Krebs hat er? In den Knochen, so ein Sarkom. Mhm. Und wie lange hat er sich mit dieser Krankheit herumgeschlagen? 5 Jahre. 5 Jahre. War er krank, immer wieder. Mhm. Immer wieder im Krankenhaus, immer wieder Therapie, immer wieder neue Therapie, immer wieder OPs. Mhm. Doch im Endeffekt. Und es gab wahrscheinlich zwischendurch immer wieder Hoffnung, dass man dachte, er schafft es und wir kriegen es hin. Ja, es gab immer wieder Hoffnung, weil ich glaube, wenn man irgendwann nicht mehr hoffen kann, dann dann weiß man eigentlich, dass man es nicht schafft. Ja. Wie alt war dein Mann? Mein Mann war 28. 28. Als er starb. 28. Mhm. Ja. Sehr jung. Wie war die letzte Zeit? Wie habt ihr die letzten Wochen miteinander verbracht? Also die letzte Woche war das Schlimmste, weil in den letzten 4-5 Tagen war er im Krankenhaus, weil er sehr starke Schmerzen hatte und sehr starke Atemnot hatte. Mhm. Und ich ihn zu Hause nicht mehr pflegen konnte. Mhm. Und er wollte auch selber ins Krankenhaus, weil er wusste, dass jederzeit ein Arzt da Tag und Nacht und das gab ihm einfach Sicherheit. Mhm. Und bei uns in der Nähe gibt es eben ein Krankenhaus, da gibt es eine Palliativstation. Mhm. Und dort können ja schwerst unheilbar kranke Menschen sehr gut gepflegt werden und bekommen auch mehr menschliche Anteilnahme als auf einer anderen Station. Lass mich noch kurz was Medizinisches fragen. Wenn jemand so schwer an Knochenkrebs erkrankt ist, ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich, streut dieser Krebs dann in der Endphase auch auf alle anderen Organe aus? Nicht nur in der Endphase. Also es ist nach 2-2,5 Jahren war der erste Tochtertumor in der Lunge da. Mhm. Und dann hat er in der Lunge sehr oft sogenannte Metastasen, die am Anfang immer noch operiert werden konnte, weil sie an einer Stelle waren, die operabel war. Nur später kamen auch an Stellen Tumore, die man nicht mehr operieren konnte. Das heißt also, dass zum Schluss der ganze Körper mit und von Krebs befallen war? Ja, Leber, Niere, an anderen Knochenstellen. Mhm. Ja. War er in der letzten Woche, bleiben wir mal so in dem Bereich, die letzten 8 Tage, bei Bewusstsein? Ja. Ja, fast bis zum Schluss. Du hast ihn wahrscheinlich immer besucht, du warst immer bei ihm? Ich war, also auf einer Palliativstation können Angehörige im Zimmer mit dem Patienten Tag und Nacht bleiben. Was ja eine sehr gute Einrichtung ist. Was wunderbar ist. Ja. Also ich bin die ganze Zeit bei ihm gewesen, die letzten Tage seines Lebens war ich bei ihm. Du sagst, dass er fast bis zum Schluss bei Bewusstsein war. Ja, also er hatte zwar die letzten Tage sehr, sehr starke Medikamente bekommen, also sehr hohe Morphiumdosen. Mhm. Aber er war trotzdem leider nicht ganz schmerzfrei und hat zwar schon immer wieder geschlafen, aber war immer wieder wach, hat mit mir gesprochen, hat einfach gesagt, er möchte gerne sterben. Das heißt also, das war ihm klar, dass er keine Chance da mehr hatte in der er Zeit. Er hatte an einer Stelle einen Tumor, den man nicht mehr bekämpfen konnte. Wo war diese Stelle? In der Luftröhre, also zwischen den zwei Lungenflügeln, da hinterm Brustbein, da war ein Tumor. Und den konnte man nicht operieren, weil da sehr große Gefäße sind und das geht nicht zu operieren. Sagt ihr, wenn ihm das so klar war, das wusste er ja, ne? Dass das nicht zu reparieren war, habt ihr viel über den Tod und das Ende, sein Ende in den letzten Tagen gesprochen? Er hat nur gesagt, dass er sterben will. Wir haben so nicht viel drüber gesprochen, weil er hat auch vorher nie sehr viel über den Tod gesprochen. Das wollte er nicht. Wie ist er dann letztendlich gestorben? Irgendwann ist er eingetrübt und war nicht mehr ansprechbar und war dann irgendwann, ist immer weiter weggekommen und irgendwann hat er zu atmen aufgehört. Und du warst bei ihm? Und ich war bei ihm. Warst du alleine mit ihm im Zimmer? In dem Moment? Es war in der Nacht und eine Nachtschwester hat halt immer nach uns geschaut. Ich kannte auch diese Nachtschwester, weil ich habe dort mal gearbeitet und das war schon gut, aber trotzdem ihm zuzuschauen oder einfach mitzubekommen. Also die letzten Minuten war ich nicht mehr bei ihm, weil ich konnte es irgendwann nicht mehr aushalten zu wissen, irgendwann kommt sein letzter Atemzug. Irgendwann ist es vorbei, dann das heißt, kommt nichts mehr. Bei diesem letzten Atemzug warst du nicht mehr im Zimmer? Nein, ich habe die Nachtschwester geholt und gesagt, ich muss hier raus, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich noch die Doktorin, die vom Nachtdienst da war, geholt lassen, weil ich wissen wollte, bekommt er noch irgendwas mit? Muss er noch irgendwie was aushalten? Ist es? Aber er war dann schon so weit weg und... Bist du dann noch mal in das Zimmer reingegangen? Ich habe das, ich habe ihn selber angezogen, ich habe ihn selber gewaschen, schön ins Bett gerichtet und ich war noch, also er ist um 2 in der Nacht verstorben, den ganzen Tag bei ihm, mit meiner Familie, mit ein paar Freunden, die auch gekommen sind. Wir haben quasi den ganzen Tag, Er durfte dann in dem Raum auch liegen bleiben? Das konnte so gemanagt werden, das war auch sehr wichtig. Also ich wusste, dass ich ihn, nachdem er verstorben war, auch nach Hause holen hätte können. Das darf man jetzt. Und ich hätte das auch gemacht, aber es wäre sehr umständlich gewesen, ihn nach Hause zu bringen. Und aber diese Stunden des Abschiednehmens bis in den Tag hinein, den ganzen Tag, warst du bei ihm, das war sicher sehr wichtig für dich. Das war immens wichtig. Da war ich eigentlich noch eigentlich total voller Freude, weil ich wusste, sein letzter Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Und er sah so friedlich aus. Irgendwann am Tage kam ein Lächeln in sein Gesicht, seine Augen waren offen und er war sehr ausgezehrt, er war am Anschluss total abgemagert, wog nur noch gute 40 Kilo. Aber er sah so friedlich aus. Und dieses Bild werde ich auch nie vergessen. Jetzt sind 14 Wochen vergangen, sagst du. Ja. Und damals warst du fast froh oder auch glücklich, dass er seinen letzten Willen bekommen hat und dass er erfüllt wurde. Aber jetzt geht es dir schlecht, sehr schlecht. Ich vermisse ihn einfach so. Ich realisiere jetzt mit der Zeit erst, was bedeutet es, wenn jemand gestorben ist, der das Liebste war, das du hattest. Wie lange wart ihr zusammen? Fast 7,5 Jahre. Ja. Und das tut einfach manchmal so weh. Das heißt ja, dass die meiste Zeit, während ihr zusammen wart, er krank war. Ne? Ja. Er war 5 Jahre krank und dann 7 Jahre zusammen. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, wie ein Leben ohne Krankheit mit ihm war, weil es einfach so lange her war. Ich wollte gerade fragen, wie gehst du mit dieser Sehnsucht, mit dieser Endgültigkeit um? Hast du ein Bild zu Hause? Sprichst du mit ihm? Gehst du zum Grab? Sprichst du am Grab? Oder wie machst du das? Also ich habe sehr viele Bilder von ihm, nachdem er auch verstorben war. Das hat mir eine Hospizhelferin geraten, die ich kennengelernt habe, dass das manchen sehr gut helfen kann, wenn man Fotos macht. Und ich habe sehr viele Fotos von ihm, die schaue ich mir immer wieder an, um es zu realisieren. Es ist wirklich passiert. passiert. Ach so, Fotos von seinem verstorbenen Körper? Ja. Ach so. Ja. Mhm. Und das ist also für mich... Die hast du richtig in der Wohnung stehen oder liegen? Oder? Ich habe mir selbst ein paar Fotos vergrößern lassen und habe die aufgehängt. Es steht ein Bild da, das ihn zeigt, bevor er krank wurde. Mhm. Und es sind ein paar Bilder da, die ihn zeigen, nachdem er verstorben war. Und diese beiden Bilder hängen, also ja, alle diese Bilder hängen an der Wand, nebeneinander quasi? Nein, das Bild, wo vor fünf Jahren gemacht wurde, mhm, das habe ich wohin gestellt, wo ich auch Kerzen aufgestellt habe, mhm, weil er sehr Kerzen geliebt hat. Mhm. Und hältst du so Zwiesprache mit ihm? In Gedanken. In Gedanken, ja. Mhm. Ja. Ist das für dich ein kleiner Trost, zum Grab zu gehen? Bis jetzt nicht, nein. Mhm. Also das Grab ist für mich irgendwie so, da ist die Asche von ihm, mhm, und nicht mehr. Mhm. Mhm. Und das ist im Moment überhaupt kein Ort, zu dem es mich hinzieht. Ich war noch nicht sehr oft dort. Hast du das Gefühl, dass er bei dir ist? Ich habe einmal geträumt von ihm und da habe ich irgendwie gespürt, dass er meine Hand hält. Mhm. Wart ihr oder seid ihr oder er vor allen Dingen gläubige Menschen? Nicht praktizierende Gläubige. Mhm. Wir sind nicht in die Kirche gegangen oder sowas in der Art, aber am Schluss war es ihm immer wieder sehr wichtig, einen Segen zu bekommen. Mhm. Mein Bruder arbeitet in der Kirche und von dem wollte er öfters einen Segen haben. Das hat ihm gut getan. Und wir haben eine Freundin, die in einer freien Gemeinde Mitglied ist, mhm, und die betet sehr frei und ist auch sehr frei in ihrem Denken. Und die hat ihm auch Segen gespendet und das hat ihm sehr gut getan. Anna, ich bin immer, wenn ich solche Geschichten hier höre, in dieser Sendung, so wie du sie jetzt erzählt hast, ich bin immer ganz hilflos, das muss ich dir sagen. Weil das kann ich verstehen. Ja, weil ich weiß und erahne, was für ein unglaublicher Schmerz das ist. Ja. Jemanden zu verlieren, den man so sehr geliebt hat. Ja. Und diesen Wahnsinnsgedanken vor Augen, das ist jetzt endgültig. Ne? Das ist das Schlimmste. Ja. Ich weiß. Ich kann dir nur, obwohl wir uns gar nicht kennen, wir sind ganz fremde Menschen, mein wirklich ehrlich gemeintes, das sage ich nicht, weil wir hier in einer öffentlichen Sendung sind, mein ehrlich gemeintes Mitleid aussprechen. Danke. Von tiefstem Herzen. Und ich glaube, dass es immer ein klein wenig hilfreich ist, das hast du ja gerade auch so beschrieben, dass man sich bei allem persönlichen Schmerz immer wieder in die Situation des anderen hinein versetzt. Und du sagst, er wollte so gerne erlöst werden. Ja. Nicht? Für ihn war es gut, dass er jetzt gestorben ist. Und alles andere wäre ja fast egoistisch gewesen zu sagen, ich hätte ihn ja noch ein Jahr bei mir gehabt. Ja, das stimmt. Ja? Also nee, für ihn ist es so völlig in Ordnung. Mhm. Und ich weiß zwar nicht sicher, aber ich denke mir einfach, ihm geht es jetzt gut. Ja. Und ich glaube ja auch immer, dass es einem auch hilft, wenn man sich vorstellt, dass der andere, der einen so sehr geliebt hat, dass der möchte, dass du nicht so leidest, dass dein Mann nicht möchte, dass du so leidest. Das hat er auch zu mir gesagt. Er war, so am Nachmittag, als er mal wieder wach war, hat er zu mir gesagt, wenn ich mal nicht mehr liebe, ich möchte, dass du das Beste aus deinem Leben machst und ich wünsche dir ein schönes Leben. Das hat er zu mir am Nachmittag noch gesagt. Aber was für ein wunderschönes... Ich weiß. Vermächtnis. Das war, ja, das werde ich nie vergessen. Es war für ihn, ja, der größte Wunsch für mich. Und dass er da noch an mich gedacht hat, war ein großer Liebesbeweis. Er hat dir so viel Gutes gegeben. Ja. Und trotzdem ist ja die Sehnsucht... Hm. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Sehnsucht irgendwann weniger wird. Nein, das kann man sich auch nach diesen wenigen Wochen nicht vorstellen. Vielleicht, es wird schon kommen, aber... Also ich weiß nicht, was. Aber der Satz ist so wichtig, den er gesagt hat. Ich will, dass du ein glückliches Leben führst und dass es dir gut geht. Ein größerer Liebesbeweis kann ein Mensch gar nicht sagen, als das auf dem Sterbebett zu formulieren. Das stimmt schon. Ich möchte so gern mit ihm zusammen sein und ich kann nicht mehr. Und das ist, wenn mir jemand irgendwie das Angebot machen würde, ich könnte dich wieder mit ihm zusammenbringen, du musst nur dafür sterben. Ich würde es annehmen, weil es einfach irgendwie die Sehnsucht befriedigen würde. Die Sehnsucht wäre dann nicht mehr da. Das, es tut einfach manchmal zu weh. Liebe Anna, wir machen mal Folgendes. Wir können ja nicht so ganz lange hier in dieser Sendung reden. Ich habe ja auch mal so ein bisschen die Uhr im Nacken, das weißt du, ne? Ist okay. Sprich doch bitte noch jetzt weiter und da gibt's auch keine Zeitbegrenzung mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Okay. Ja. Leg du bitte auf und wir rufen dich, das heißt, er ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Björn. Und ja, Björn ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Björn. Domian, hallo. Ja, mein Thema ist, das hat eigentlich zu gestern sehr gut gepasst. Und das wäre gestern das Thema, das mache ich nur heimlich. Mhm. Und ich mache was heimlich, denn ich bin in einer Begleitagentur tätig. Mhm. Und habe aber seit 2 Jahren eine feste Beziehung. Mhm. Das, Entschuldigung, ich bin jetzt noch ein bisschen eingenommen von dem Gespräch von gerade. Ja, natürlich. Jetzt habe ich die Zahl nicht noch. Du bist wie lange jetzt zusammen mit deiner Beziehung? 2 Jahre. 2 Jahre. Also knapp über 2 Jahre. Ja, und wie lange machst du das mit der Begleitagentur? 3,5 Jahre, also das geht jetzt noch 4 Jahre zu. Ach so, das heißt, die Begleitagentur war schon vor der Beziehung da? Richtig. Mhm. Und die Beziehung weiß nichts davon? Nein, absolut nicht. Wir wohnen auch nicht zusammen. Was heißt das genau, Begleitagentur? Beschreib doch mal, was du da machst genau. Ja, Begleitagentur ist eigentlich alles im Inbegriff mit Begleiten halt. Das heißt, es rufen in der Agentur Frauen an, Geschäftsfrauen, größtenteils mit finanziellen, gut abgesicherten Mitteln. Mhm. Und die wollen dann halt dementsprechend, wenn sie, je nachdem woher sie kommen, ausgeführt werden. Ausgeführt werden heißt, dass du mit denen ins Theater gehst? Richtig. Vielleicht mit denen schick essen gehst? Richtig. Aber das heißt auch, dass du mit denen irgendwann aufs Hotelzimmer gehst oder wo immer auch hin. Richtig. Und mit denen dann auch Sex hast. Jawohl. Und das ist die Regel eigentlich. Dass es so endet. Das ist nicht die Regel. Es ist über mich selbst überlassen. Mhm. Von der Agentur halt. Es ist nicht so, dass ich es machen muss. Mhm. Aber du machst es schon oft, oder? Ja, so doch schon. Das passiert auf jeden Fall. Und die Frauen wollen es eigentlich auch? Hin und Topf, sag ich mal so. Ja, also es gibt auch Frauen, die sagen, ich möchte einfach nur einen netten jungen Mann haben, der mich begleitet und danach, das war's dann. Das gibt's auch. Mhm. Wie du schon sagtest, halt durch die Stadt zeigen, Diskothekenbesuche, Kinobesuche. Du hast schon gesagt, das sind recht wohlhabende Frauen, die Geschäftsfrauen, die gut im Beruf stehen. In welchem Alter sind die so ungefähr? Altersunterschiedlich. Es gibt ziemlich junge Unternehmerinnen, mhm, im Alter von 25 bis hoch 40 Jahre alt. Was war deine älteste Kundin bisher? Die war 38. 38, das geht ja noch. Das ist ja noch nicht so sehr alt. Nein. Wie viel verdienst du dann? Nehmen wir mal den kompletten Abend an. Essen, Theater, essen gehen und dann noch eine Nummer im Hotel oder wo auch immer. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, die Frau sagt in der Agentur schon, dass sie Absichten hat. Jetzt natürlich nicht sexuell gesehen, sondern was sie vorhat. Und das wird immer so, bei 14 Stunden ist es meistens so. Mhm. In der Agentur in der Stunde 150 bis 200 Euro sind da schon in der Regel drin. Also das nimmt die Agentur. Und wie viel kriegst du denn auf die Hand? Den größten Teil. Den größten Teil. Richtig. Also ich möchte jetzt hier irgendwie finanziell nicht so doll. Aber da kommt ja schon einiges zusammen, wenn du das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. Ich will mich nicht beschweren. Wie oft machst du das in der Woche oder im Monat? Im Monat, ja, also 20 Tage kommt das schon. Ach, so zusammen. Viel? Ja. So viel, ja gut. Also, was machst du ansonsten vom Beruf, oder bist du Student, oder was machst du? Nein, ich habe meinen Beruf aufgegeben dadurch, weil ich halt dadurch auch sehr gut verdiene, muss ich dazu sagen, und ich habe Maurer gelernt. Maurer? Beruf, jawohl. Ja, gut, da verdienst du natürlich jetzt viel mehr. Ja, doch, bei weitem. Was erzählst du denn deiner Freundin, was du machst? Ja, beruflich halt, viel zu tun. Ja, aber was beruflich? Was für einen Beruf hast du offiziell? Ja, sie geht ja halt davon aus, dass ich habe halt insofern gesagt, dass ich halt Maurer bin, davon weiß sie. Mhm. Und dementsprechend ist es ja auch mit den Zeiten, das wusste sie ja auch, dass man da flexibel sein muss, dass er schon mal einen 10-Stunden-Tag geben kann. Ja gut, aber aus Maurer arbeitet man nicht bis tief in die Nacht hinein, in der Regel nicht. Ja, das ist richtig. Ja gut, was macht man dann? Das ist eine gute Frage. Also mit Freunden unter dem halt ausreden. Mhm. Also in der Regel ist es jetzt gelungen, in den 2 Jahren, wo ihr zusammen seid, immer irgendwelche Ausreden zu finden. Richtig. Und sie hat auch noch gar keinen Verdacht geschöpft. Nein, Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Aber und du verheimlichst das auch anderen Leuten gegenüber. Es gibt keinen guten Freund, der das weiß. Also der Freundeskreis bei mir ist ziemlich groß, mhm. aber ich rede doch nicht darüber im Freundeskreis irgendwie. Also niemand weiß es? Nein, also außer ein Freund weiß es, das ist der Beste von mir. Ein Freund weiß es. Eltern wissen es auch nicht? Nein. Mhm. Aber dann ist obwohl ich sagen muss, meine Mutter ist ein riesen Fan von mir und hoffentlich schaut sie jetzt nicht zu. Naja. Aber dann musst du im Freundeskreis doch auch sehr viel mit Lügen jonglieren, ne? Wenn du da offiziell auch noch Maurer bist und das aber überhaupt nicht machst, ist es doch sicher auch schwierig, das immer so darzustellen alles. Ja gut, ich meine, das ist eigentlich das kleinste Problem mit den Freunden. Man sieht sich ab und an mal, ich mache das ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag rund um die Uhr für diese Begleitagentur zuständig bin, sondern da trifft man sich halt nachmittags mit dem Freund, ist das kein Problem, bloß die Freundin halt. Das ist klar. Mhm. Bevor wir auf die Freundin kommen, noch eine Frage zu diesem Job. Du hast also sehr viele unterschiedliche Frauen. Ja. Und das ist bei Männern ja nun anatomisch und körperlich gesehen ein anderes, etwas anderes als bei Prostituierten. Gelingt es dir immer, mit einer Frau dann auch zu schlafen, wenn sie es gerne möchte? Sprich, kriegst du immer eine Erektion, auch wenn dir die Frau überhaupt nicht gefällt zum Beispiel? Nein, das ist ja auch das Gute von der Agentur überlassen. Das ist mir selbst überlassen oder beziehungsweise auch den Kollegen von mir. Wir müssen das nicht machen, wenn uns die Frau nicht zusagen. Das heißt, so. Es wurden auch vorher bei dem Gespräch in der Agentur wurden Videoaufnahmen gemacht von mir und auch es liegen Fotos vor. Das heißt, die Frauen können sich einen ersten Eindruck machen, wie ich aussehe, Eigenschaften. Und dieses und jenes alles. Ja gut, aber wenn du dann die Frau siehst, nehmen wir mal an, die Frau möchte dich ganz haben, mit allem drum und dran, und du siehst sie und du stellst fest, nee, mit der kann ich das nicht machen. Geht das dann noch wiederum rückgängig zu machen? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich hatte das Glück, dass mir bisher so ziemlich alle Frauen gefielen. Ach so, gut. Von daher habe ich da nicht irgendwie... Jetzt, also du standst noch nie vor der Situation, mein Gott, richtig. Ich schaff das jetzt nicht, genau. Es geht einfach nicht. Genau. Schläfst du mit deiner, natürlich, gehe ich mal von aus, mit deiner Freundin, hast du auch ein normales, geregeltes Sexleben? Trenne das Sexleben mit meinem Job halt. Das heißt, mit meiner Freundin, das Sexleben ist viel intimer, viel intensiver als mit meinen Kunden. Kommst du bei deinen Kundinnen auch immer zum Orgasmus? Komme ich auch natürlich. Kommst du auch. Und das läuft auch alles geschützt. Natürlich, das verstehe ich auf jeden Fall. So, jetzt 2 Jahre hast du eine Freundin, ihr seid groß verliebt, es ist eine sehr innige und tolle Beziehung. Ja, also es ist teilweise so, dass mich oder dass uns aus dem Freundeskreis welche loben, dass wir eine Vorzeigebeziehung hätten und das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also das sagen die Leute von außen, aber du sagst es aus der Innensicht heraus auch. Es ist wirklich auch eine tolle Beziehung und ich liebe diese Frau heiß und innig. Auf jeden Fall. Aber du hast ein schlechtes Gewissen. Richtig. Denn es ist immer so, dass ich mache es zwar schon ziemlich lange, aber ständig an meine Freundin denken muss. Und kann ich sehr gut nachvollziehen, Björn. Und ich hätte auch an deiner Stelle ein irre schlechtes Gewissen. Mhm. Und ich wüsste gar nicht, wie, du bist ja jetzt schon so verstrickt in diese Lügerei, da die ganze Beziehung ja auf dieser Lüge aufgebaut ist, letztendlich, dass du ja regelrecht in einer Sackgasse bist im Moment, ne? Richtig, richtig. Ja. Ich hatte halt immer das Problem, dass ich Angst hatte davor, wenn ich eine Frau kennenlernte, bevor ich sie kennengelernt habe, meine Freundin, dass es das gar nicht so eine natürlich Beziehung wäre das der ganz saubere Weg gewesen, wenn du es von Anfang an gesagt hättest, hier, richtig. Pass auf, ich mach sowas, hast du Probleme damit? Wenn du Probleme damit hast, lasse ich es sein. Das ist jetzt gleich auch die nächste Frage. Eigentlich, würdest du es sein lassen, wenn eine Frau, die dich sehr liebt, damit nicht zurechtkommt? Also in diesem Falle meine Freundin jetzt. Ja. Diesen Rat, den wollte ich von dir eigentlich wissen. Es ist halt so, ich liebe sie, wie gesagt, über alles. Bloß ich bin jetzt halt auch schon lange dabei und der Job, der macht mir halt auch Spaß, weil man lernt viele Menschen kennen und es ist ja jetzt nicht nur auf das Sexuelle gesehen, sondern es ist auch ziemlich viel Luxus dabei. Klar, es ist verlockend und richtig. Ja, der Luxus natürlich, das ist das schöne Leben, du kannst dir viele Dinge leisten, die du dir als Maurer nicht leisten könntest. Ja. Dennoch bin ich der Auffassung, Björn, ohne Wenn und Aber und ohne zu zögern, dass eine ehrliche Liebesbeziehung zu einem Menschen tausendmal mehr wert ist als der tollste Job dieser Welt. Ja. Da diskutiere ich gar nicht drüber. Und wenn in so einem Fall ich vor die Wahl von einem Menschen gestellt würde, den ich sehr liebe und der mich sehr liebt, würde ich das sein lassen. Ich würde es für diesen Menschen tun. Ja, da findest du dein Glück, dein Lebensglück. Dein Lebensglück findest du niemals in deinem Job als Begleiter, in der Begleitagentur. Ja, das ist richtig. Und ich sage nochmal zurückzuführen darauf, dass ich sie jetzt kennengelernt habe. Ich hatte vorher mal ziemlich kurze. Es war auch schon andauernd, aber erstmal hat sich halt getrennt. Bloß jetzt ist es halt wirklich die Frau. Mhm. Und jetzt stehe ich da und sage jetzt, mein Gott, sie ist es und ich mache das jetzt und habe es ihr von vornherein nicht gesagt. Mhm. Und ich habe natürlich Angst davor, wie sie reagiert, wenn ich es ihr sage. Die Gefahr ist natürlich immens, dass sie sagt, du hast mich 2 Jahre permanent belogen. Wir sind sogar in die Beziehung mit einer Lüge gegangen, dass sie dich verlässt. Das kann natürlich sein. Richtig. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich vielleicht auch sein, dass wenn du ihr das erzählst, dass du so viel Angst hattest, sie zu verlieren und dass du bereit bist, das sofort sein zu lassen, wenn sie es nicht möchte, dass du vielleicht doch nochmal ihr Herz gewinnst. Ich weiß es nicht, ich wäre da skeptisch. Aber so kann es nicht weitergehen. Ich mag ja schon, dass du da auch sehr sensibel mit umgehst und wahrscheinlich steht dir das Wasser mittlerweile bis oben. Ja, also es ist ja auch so, dass es mich belastet. Also ich freue mich auch, wenn die Kundinnen halt nicht jetzt auf das Sexuelle abgesehen haben, sondern wirklich nur einen schönen Abend genießen wollen, den ich ihr eventuell noch bieten kann. Denn es sind doch Frauen, die öfters mal auf meine Person zurückgreifen. Wie wäre es denn, wenn du von dir aus jetzt diesen ganzen Job an den Nagel hängst und erstmal schweigst, aber auf jeden Fall schon mal den Schritt unternommen hast? Ich meine, das wäre ja auch ein ganz großer Beweis für sie, dass du es ernst meinst, wenn du es ihr dann vielleicht ein halbes Jahr später sagst. Und sagst, ich habe aber jetzt schon freiwillig aufgehört, weil ich dir das nicht antun möchte. Ich tue Buße quasi für das, was ich da angerichtet habe. Ich habe es freiwillig entschieden, ich gehe raus. Ich habe da ja auch schon drüber nachgedacht, denn es ist ja so, wir reden wirklich über alles, ich und meine Freundin. Es gibt nichts, worüber uns wir nicht unterhalten. Über Macken, über Intimitäten. Ja, umso schlimmer. Umso schlimmer ist alles. Also ja, und dann denke ich mir manchmal auch, Mensch, es ist, du hast jetzt hier wirklich eine Frau vor dir sitzen, die ist super, die ist klasse. Mhm. Und also Björn, ich sehe nur 2 Möglichkeiten. Entweder gleich wirklich die Radikallösung, ihr alles zu offenbaren, oder aber diese andere Lösung, dass du für dich entscheidest, ich gehe da raus und suche mir wieder eine neue berufliche Welt und bin auch bereit, all die Nachteile in Kauf zu nehmen, die jetzt dann für dich materiell daraus entstehen. Hm? Mehr andere Möglichkeiten gibt es nicht. Die dritte Möglichkeit ist weiter zu lügen und das ist die falscheste von allen. Ja, das denke ich mir natürlich momentan auch. So, jetzt bin ich gespannt, für was du dich entscheidest. Und würde dich sehr bitten, nochmal zu versuchen durchzukommen in den nächsten Wochen. Ich würde gerne mit dir nochmal reden und dass du mir erzählst, wie du dich entschieden hast und was passiert ist. Mhm. Oder wir können es auch so machen, wir können dich auch in 2 Wochen nochmal anrufen. Es ist vielleicht einfacher, dann brauchst du nicht versuchen hier. Okay, also ich die nächste Woche Mittwoch und dann, wie gesagt, es fällt mir schwer. Denn, ich muss ja natürlich mit dem Schlimmsten rechnen. Das ist so natürlich, ja. Also wir melden uns bei dir nochmal in 2 Wochen. Okay, alles dann Gute. Dann. Also. Alles klar, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. 1:38 und 42 Sekunden, kleine Pause. Und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und schon mal ein Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche fällt diese Sendung am Dienstag und am Mittwoch aus. Mittwoch ist ja 1. Mai und am Dienstag fällt sie auch aus. Das schon mal als Hinweis. René ist jetzt bei mir. René, 13 Jahre alt. Guten Morgen. guten Abend. Ja, oder guten Abend. Ja. Um die Zeit weiß man nie so richtig, wie man das sagen soll. Ja, genau. Sagen wir guten Abend, hast du auch recht. Ja. René, weswegen hast du mich angerufen? Ja, weil ich ein Problem habe, weil mein Opa, der wurde heute, der wurde operiert im Krankenhaus. Mhm. Und da haben die festgestellt, dass er einen bösartigen Tumor im Hals hat. Mhm. Und jetzt habe ich immer Angst, weil er jetzt stirbt. Das haben die heute, ist alles schon so festgestellt worden. Er ist heute operiert und... Ja, der wurde heute Nachmittag operiert. Und da konnten die schon sofort sagen, dass der bösartig ist, der Tumor? Nee, da haben die Analyse sofort weiter ins Labor gegeben. Ah ja. Mhm. Im Labor haben die sofort überprüft und da haben sie dann festgestellt, dass ein bösartiger war. Wie alt ist denn dein Opa? 79. Mhm. Ja. Und wie fing das denn an? Hatte er irgendwie Beschwerden im Hals oder hat er von außen ein Geschwür am Hals gehabt oder wie war das? Der hatte so ein Geschwür im Hals. Im Hals drin? Ja, im Hals. Mhm. Und da ist er zum Arzt gegangen. Mhm. Ja, und der hat gesagt, da musst du unbedingt beigeguckt werden. Mhm. Und sonst ist er eigentlich noch ziemlich fit und du gesund. Der wurde schon öfters wegen Krebs operiert. Ach so, hat er schon öfter so Sachen gehabt? Ja, weil er hatte einmal ein Bein, da wurde der von unten vom Fuß bis oben hin das ganze Bein ausgeschnitten und der ganze Tumor rausgeholt. Mhm, mh. Wie lange liegt das zurück? Das ist schon ein bisschen länger. Schon ein bisschen länger. Und danach hatte er sich aber wieder ganz gut erholt. Ja, hat er sich wieder erholt. Mhm, ja, und jetzt kam dann das mit dem Tumor im Hals. Du hast dich heute mit deinen Eltern auch darüber gesprochen. Ne? Ja, wir wurden heute auch informiert von meiner Oma. Mhm. Und da hat meine Mutter, war auch schwer traurig. Und hat deine Mutter dir das ein bisschen erklärt, was da so hintersteckt, hinter dieser Krankheit, oder weißt du gar nicht so? Ja, das weiß ich schon. Mhm. Das weiß ich schon. Das wurde mir schon früher erklärt, als mein Opa das erste Mal hatte. Mhm. Weiß man ja, ich frage das deshalb, weil man bei Krebserkrankungen und bei Krebsoperationen ist das ja so eine Sache. Manchmal kann das die Rettung sein, dass man operiert wird. Und manchmal sagen die Ärzte auch, naja, also er ist zwar operiert worden, aber es sieht grundsätzlich schlecht aus. Es gibt zum Beispiel noch andere Tumore im Körper oder so. Das weiß ich ja jetzt auch nicht genau bei deinem Opa. Vielleicht ist es ja so, dass es noch rechtzeitig war, dass man den rechtzeitig rausoperiert hat, den Tumor. Und dass es ihm danach wieder gut geht. Hat dazu deine Oma oder deine Mutter was gesagt? Ja, meine Mutter hat gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen spät gewesen, weil das wär ja schon lange her gewesen. Mhm. Der war eine Woche noch zu Hause. Mhm. Mein Opa, der ist auch Zeuge Jehovas, deswegen habe ich am meisten Angst, weil die dürfen kein Blut von anderen Leuten kriegen. Ach so, ja, genau. Während der Operation. Ja. Und deswegen hatte ich am meisten Angst. Aber du bist nicht Zeuge Jehovas. Nee, ich bin evangelisch. Meine Mutter, die ist ausgetreten und da hat die uns evangelisch getauft. Mhm. Also ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil wir alle gar nicht sicher, nur auch nicht über das genaue Krankheitsbild, was wissen von deinem Opa. Letztendlich kann man ja nur hoffen, dass es noch rechtzeitig war, dass man es rausoperiert hat. Und dass keine weiteren Körperstellen befallen sind. Und dass er vielleicht wieder richtig auf die Beine kommt. Mhm. Und das kann man ja erstmal hoffen, bevor man Näheres weiß. In den nächsten Tagen wirst du sicher und deine Eltern auch Näheres erfahren. Vielleicht, wenn er dann noch genauer untersucht wird. Aber man sollte ja nicht zu früh den Kopf hängen lassen. Natürlich hat man immer Angst, wenn ein Angehöriger so krank wird. Und vor allen Dingen auch in dem Alter. Das ist schon klar. Hätte ich auch an deiner Stelle. Aber man muss ja immer auch tapfer sein und hoffen. Und vor allen Dingen muss man den Opa ja auch besuchen und man darf auch da nicht zu traurig sein, weil dann wird er auch noch trauriger. Mein Opa ist ja auch ein starker Mann. Ich weiß, der hat ja auch schon den ersten Krebs, das war bisher das Schlimmste, aber das war ja ein gutartiger. Mhm. Und da hat nur nicht so viel Angst, weil ein gutartiger greift ja nicht sofort über. Mhm. Aber es gibt auch bösartige Tumore, die... Ja, und die greifen sofort alles an. Ja, nicht immer. Es gibt auch da kann man auch Glück haben, dass wenn das rechtzeitig gemacht wird und er vielleicht noch eine gute Nachbehandlung bekommt, dass es eben doch nochmal gut ausgeht. Kann ja sein. Er liegt ja jetzt auch auf der Intensivstation. Ja, nach der schweren Operation, ist klar. Ja. Wann besuchst du ihn denn? Ja, jetzt, meine Mutter will uns nicht mitnehmen, weil mein Opa braucht viel Ruhe. Genau, im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen viel für ihn, aber wenn er sich jetzt so stabilisiert, könnt ihr bestimmt nächste Woche mal, Mitte der Woche mal hingehen. Glaube ich schon, ne? Und dann musst du halt wirklich auch tapfer sein und nett zu ihm sein, dann freut er sich und wenn du ein bisschen traurig bist, sei das, wenn du aus dem Zimmer wieder rausgehst, aber nicht an seinem Bett. Ne? Mhm. Das ist immer so schön, wenn man als Kranker dann einen Besuch bekommt, der einem auch so ein bisschen Kraft gibt und ein bisschen Lachen und ein bisschen anstrahlt. Und mein Opa ist halt schlimm, weil da können wir jetzt am Wochenende, wir wollten eigentlich auch Mitte der Woche dahin, aber das geht nicht, weil mein Opa kriegt am Wochenende so viel Besuch. Und das ist blöd, wenn er dann so viel Besuch auf einmal hat. Ja, das wird auch nicht jetzt gehen, wo er auf der Intensivstation liegt. Pass mal auf, wir wollen mal alle die Daumen drücken, dass es nicht so ganz schlimm war. Ja. Und dass dein Opa wieder auf die Beine kommt. Drück mal einfach mal die Daumen und hoffen. Und hoffen ist ja auch mal ganz wichtig, wenn jemand krank ist. Ne? Ja. Alles Liebe, alles Gute und schönen Gruß an deinen Opa. Ja, okay. Tschüss, René. Tschüss. Susanne, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, hallo. Susanne, guten Morgen. Hallöchen. Was ist dein Thema? Das Vorausgegangene und das zweimal davor. Also eigentlich, ich habe eingeschaltet, als die junge Frau angerufen hat, wo ihr Mann so traurig, also von uns gegangen ist. Ja. Und ich habe 1,5 Jahre auf so einer Palliativstation gearbeitet. Ich bin Krankenschwester. Erklär uns doch mal genau, was das für eine Station ist. Gerade fiel der Name ja auch schon ein paar Mal. Hast du deinen Fernseher noch eingeschaltet oder das Radio? Nee, ich habe, Ton ist komplett aus. Ich habe irgendwie so einen Hall auf dem Hörer. Egal, wir versuchen es. Beschreib doch mal, was da genau gemacht wird auf so einer Station. Also es gibt ja bei diesen Krebserkrankungen gibt es zwei Formen der Therapie. Man kann einmal diese kurative machen, wo also der Krebs dann im Endeffekt geheilt ist. Und wo halt Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, das komplette Programm gemacht ist und dann der Tumor so weit und frühzeitig halt bekämpft wurde, dass dann diese Rate von 5 Jahren, die ja jeder Tumor hat, die dann tumorfrei bleiben. Ja. Das ist dann diese kurative Behandlung. Die palliative Behandlung, das ist halt bei den Fällen, wo halt schon Metastasen da sind und wo die Chance, dass es wieder gut ausgeht, also dass der Patient geheilt ist, eigentlich gleich null ist. Und das, also das macht sind man halt die unheilbaren Fälle eigentlich. Ja, genau. Und das sind auch eure Patienten auf dieser Station? Ja, also die werden zwar auch teilweise operiert, aber nur, dass es dem Leiden ein Stück wegnimmt. Ich stelle es mir ausgesprochen schwierig vor, als Pfleger, als Krankenschwester auf einer solchen Station ausschließlich zu arbeiten. Weil du bist ja permanent mit dem Tod konfrontiert und alle Patienten, die du betreust, werden sterben. Ne, so ist es ja. Ja, klar. Also sagen wir es mal so, ich habe selber in der Familie, als ich 16 war, habe ich meinen Opa ganz elendig verloren. Aber durch Unfähigkeit der Ärzte, die sich nicht gewagt haben, mehr Morphium zu geben. Wo er also dann elendig verreckt ist. War das für dich auch ein Entscheidungsgrund, in diesen Beruf zu gehen, dass du das so miterlebt hast, unter anderem auch? Aber diese Palliativstation hat mir erst eigentlich meine innere Stärke gegeben. Bist du denn im Moment auch noch dort? Nee. Wie lange hast du da gearbeitet? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Und wo arbeitest du jetzt? Jetzt bin ich bei einer Leasingfirma. Also ich gehe durch alle Stationen, überall. Aber im Krankenbereich? Im Krankenbereich. Also da, wo sozusagen welche krank werden, dort geht man dann hin. Das heißt, du sagst, das hat dir eine innere Stärke gegeben, auf dieser, ich sag jetzt mal so, auf dieser Sterbestation zu arbeiten. Inwiefern hat es dir innere Stärke gegeben? Dass in dem Moment, wenn der Fall, dass einfach in dem Moment ein Mensch dort ist, also den nicht mehr als Patienten zu sehen, sondern als Mensch, den man, sagen wir es mal so, den Tod, er soll einschlafen. Er soll also nicht sterben, sondern einschlafen. Er soll nicht leiden. Er soll nicht leiden. Genau. Und man will ihm menschliche Wärme vermitteln. Genau. Er soll nicht einsam kalt irgendwo in einem... Genau, wie es halt auf den meisten Stationen ist, wo man dann halt zufällig reinkommt und dann... Genau. Ich weiß ganz früher, in der Heimatstadt, aus der ich komme, in Gummersbach, war es so üblich, das ist aber sehr lange her, in einem alten Krankenhaus, dass das Sterbende in ein Badezimmer geschoben wurden. Und das war immer so ein Horror, wenn man an diesem Badezimmer vorbeiging und man dachte, da stirbt jetzt wieder einer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch noch so. Ja, das ist unglaublich, diese Vorstellung. Einen Menschen in der Sekunde, wo er den größten Beistand vielleicht braucht, ihn einfach abzuschieben in einen gekachelten weißen Raum. Das ist aber leider in manchen Kliniken heute immer noch gang und gäbe. Aber, worauf ich auch gerade mit meiner Frage hinaus wollte, wie geht man denn mit so viel Traurigkeit um, dass einem alle Patienten im Laufe der Zeit dann sterben? Naja, sagen wir es mal so, in dem Moment die Phasen davor, es gibt ja manchmal auch so diese, dass es sehr schleichend anfängt, dass sie bloß erstmal zur Morphium-Einstellung hinkommen und dann wieder gehen. Mhm. Und dann eine lange Zeit nicht kommen. Mhm. Das ist zum Beispiel so, wenn der Abstand lange ist, dass sie wiederkommen und neu eingestellt werden. Das ist zum Beispiel so eine ja, was einem so ein bisschen Auftrieb gibt. Mhm. Aber obwohl man weiß, dass es irgendwann man ihn hier als Letztes dann hat. Mhm. Aber das, was in dem Moment, wenn man so viel Liebe von sich geben kann und vor allen Dingen auf diesen Palliativstationen ist man besser besetzt, dann kann man sich wirklich Zeit nehmen. Das heißt, ja, ich wollte sagen, das ist wichtig, ne? Dass man ja, eben nicht husch nur eben sauber macht und wieder raus und so. Man hat dann höchstens 2-3 Patienten und kann sich dort voll auf die konzentrieren und auf die Angehörigen mit. Und dieses, ja, wenn die dann ziemlich lange da sind, dann geht man wie so ein familiäres Verhältnis mit ihnen ein. Du hast in dieser Zeit sehr viele Menschen sterben sehen. Ja. Und warst dabei auch. Ja. Mhm. Und du meinst wahrscheinlich damit, du sagst, das hat dich so gefestigt, dass... Ja, dass man dabei sein kann und dass man wirklich dann in dem Moment so eine Ruhe ausstrahlt, dass in dem Moment, wenn der letzte Atemzug ist, dass es die Verwandten gar nicht mitbekommen, weil man so viel Ruhe ausstrahlt und trotzdem noch weiter streichelt. Und also du bist erst 24 Jahre alt. Ich glaube, dass du durch diese berufliche Erfahrung schon viel, viel älter bist und viel erfahrener und auch, ich sag mal den pathetischen Ausdruck, auch weiser bist als viele wahrscheinlich in deinem Alter. Ja, sagen wir es mal so, wenn ich sonst jetzt ganz normal von Arbeit komme, dann bin ich schon ziemlich sarkastisch, um einfach alles, um damit umzugehen. Aber was den Sterben und was das Sterben und den Tod angeht, da werde ich ganz ruhig. So, jetzt hast du so viel Tod schon erlebt in deinem jungen Leben. Angefangen von dem qualvollen Tod von deinem Opa, was du gerade erzählt hast. Hast du vor deinem eigenen Sterben und deinem eigenen Tod Angst? Nein. Nein. Dann ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Mhm. Da habe ich meine Mutter letztens geschockt, weil ich dann zu ihr ankam, Mama, wenn mit mir was passiert, möchte ich gerne eingeäschert werden und möchte die Urne haben, die mein Opa hatte. Mhm. Da ist sie fast kollabiert. Und mein Kind, wie kannst du jetzt darauf kommen? Ich habe mit so viel damit zu tun gehabt und es kann doch jederzeit passieren, wenn man mal über die Straße läuft. Oder? Ich finde, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Also als Jugendlicher natürlich sollte man das auch machen. Das gehört halt zum Leben dazu und man darf das ja auch nicht so verdrängen. Keiner von uns lebt ewig und jeden kann es zu jeder Zeit treffen, die ganz Jungen und halt die Alten auch. Ja, und deswegen, dadurch, dass ich weiß, dass jemand in der Familie sozusagen meinen letzten Wunsch weiß, habe ich keine Angst davor. So, im Moment bist du so eine Art Springer im Pflegedienst. Würdest du denn irgendwann gerne wieder auf so eine Sterbestation gehen oder eher dann doch nicht? Also wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich gerne auf eine gehen, aber sie müsste halt schon so sein wie auf der, wo ich war. Mhm. Und ich habe das so dort richtig. Dort ist ganz besonders war, dass auf anderen Palliativstationen läuft das leider noch nicht so. Ich habe das so richtig verstanden, dass man eben gerade auf so einer Station, wo es so intensiv alles ist, dass man nicht nur gibt, sondern dass man auch sehr viel von den Leuten zurückkriegt. Kommt ganz viel, ganz viel. Einfach diese Dankbarkeit, dass man auch wirklich dabei ist, weil die meisten, die dort von Verwandten, die haben schon irgendwo auf einer anderen Station mal jemanden gehabt, der gestorben ist. Mhm. Und dort geht das so kalt zu. Und da sind die so dankbar, dass man so viel Zeit, so viel Aufopferung und halt dann auch mal die Hand hält und oder mal eine Träne mitverliert. Gut, dass es solche Leute gibt wie dich, die in diesem Beruf arbeiten und die auch dann so engagiert in dem Beruf sind. Ja, anders geht's ja nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und deshalb finde ich, also ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu sagen, dass ihr auch viel mehr für Geld verdienen müsstet für das, was ihr da leistet. Ja, das finde ich wirklich. Also gerade nach unserem neuen Gesetz ist das sowieso. Ich finde das skandalös, was die Menschen im Pflegebereich und Krankenschwestern, was die verdienen. Die machen so eine schwere Arbeit, so eine wichtige Arbeit und so eine verantwortungsvolle Arbeit. Und die gehören verdammt nochmal auch gut bezahlt. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es nur immer wieder mal sagen. Ja, auch nicht. Wir können ja nicht streiken wie Müllmänner. Genau. Das ist ja das Problem. Die streiken und kriegen mehr Geld. Wenn wir streiken, dann läuft das Krankenhaus auf Notbetrieb, weil man kann ja schlecht auf intensiv sagen, atmet mal ohne. Genau, und die Patienten leiden drunter. Ne? Ja. Liebe Susanne, ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dass wir uns unterhalten haben. Ich wollte halt auch der anderen Mut machen, einfach, dass dass er jetzt über ihr ist und ihren Schutzengel. Ist jetzt ihr Schutzengel. Ja. Alles Gute, Susanne. Und nicht ganz weg. Ja, so muss man das sehen. Ich glaube, das hilft einem wirklich sehr, sehr viel weiter. Und im Herzen ist man viel stärker. Fühlt man viel stärker, ja. Auch denjenigen, auch wenn er nicht mehr da ist. Ich danke dir herzlich. Alles Gute. Tschüss, Susanne. Ja, tschüss. Weiter geht es bei mir mit dem Wolfgang. Und Wolfgang ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Was habe ich denn hier? Wolfgang, da bist du. Hallo? Ja, hallo, Domian. Hallo, Wolfgang. Hallo. Dein Thema. Mein Thema. Heute Erfurt. Ja. Gutenberg-Gymnasium. Ja. War in allen Nachrichten, ne? Absolut, ja. Nicht nur in den Nachrichten. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sehr viel in den Medien darüber berichtet wurde. Ja. Das muss ich dich auch nochmal fragen. Hast du deinen Fernseher oder Radio ganz leise gedreht? Ich habe meinen Fernseher total tonaus gemacht. Dann haben wir hier irgendein technisches Problem bei uns. Ich höre alles doppelt. Also ich habe den Ton abgeschaltet total. Okay. Wieso hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, ich habe das Problem, mein Sohn, der ist psychologisch betreut worden und so, ist alles eventuell okay gewesen. Moment. Wir waren noch mal im Krankenhaus und so. Moment, ich weiß gar nicht, war dein Sohn dabei? Mein Sohn, der, ich habe mit seinem Kollegen gesprochen. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß gar nichts. Ach so, mein Sohn hat gerade Prüfung gehabt, in Biologie, Abi-Prüfung. Ja. Und saß ganz vorne an der Tür und da war der Krach gewesen, im Treppenhaus, hat die Lehrerin die Tür aufgemacht und wie die Tür aufgemacht hat, hat er ihr den Kopf weggeschossen. Vor den Augen der ganzen Klasse? Vor den Augen der ganzen, vor meinem Sohn ist die umgefallen. Das heißt, dein Sohn hat das auch genau alles gesehen? Ja, ne? Und da saß die ganze Klasse eine Stunde lang, bis SEK gekommen ist und die weggeräumt hat. Das ist ja unglaublich. Die ganze Klasse saß, musste sitzen bleiben und da vor ihnen lag ja, die... Ja, Lehrer, die haben dann die Tür verbarrikadiert, damit keiner mehr reinkommen kann. Aber die Leiche lag eben mit drin. Die Frau war vermutlich, hoffen wir, sofort tot. Sofort tot. Er sagt, das Blut ist rumgespritzt, die Knochen und alles... Er hat ihr ins Gesicht geschossen. Ja. Das heißt, der ganze Kopf war wahrscheinlich. Ins Gesicht geschossen. Ja. Der ganze Kopf war wahrscheinlich zerschmettert oder auseinandergerissen. Ja. Und das haben die Kinder mit ansehen müssen, alles. Na? Eine Stunde lang. Na? Da lag die nur da, bis die kamen und sie weggeräumt haben. Wie alt ist dein Sohn? 18. 18. Na, der macht Abi jetzt. Wie ging das dann weiter? Also, eine Stunde mussten die Kinder, die Jugendlichen da in der Klasse sitzen und dann? Ja, dann kamen die vom SEK und haben im Prinzip das weggeräumt, haben die Türen dann abgesperrt und haben das Gebäude freigeräumt. Wo durfte dann dein Sohn nach Hause oder was passierte mit ihm? Ja, der durfte dann, also wir waren kurz vor 12, haben wir Bescheid gekriegt, haben mitgekriegt, dass es das ist und haben bis 4:30 gewartet. 4:30 haben wir ihn dann, 4:30 war er dann endlich freigegeben. Ist er jetzt bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Nee, der ist bei seiner Freundin. Wie hat er das denn verkraftet heute Nachmittag oder heute Mittag? Schlecht, ganz schlecht. Wir waren nochmal zwischendurch beim Psychologen gewesen, also haben die uns auch zur Verfügung gestellt im Krankenhaus dann nochmal. Aber ich sag, für mich, ich weiß nicht, wie ich es verkraften soll. Ich will dir sagen, diese Vorstellung, eine Stunde in diesem Klassenraum zu sitzen, eine Stunde, und da vorne liegt meine Lehrerin mit einem zerschossenen Kopf, das ist unglaublich. Unglaublich. Und vor allem, es war seine Lieblingslehrerin, ne? Ja. Ist denn jetzt angedacht, dass die betroffenen Kinder weiter psychologisch betreut werden in den nächsten Tagen? Weißt du das? Ich weiß gar nicht. Wir wissen absolut gar überhaupt nicht. Wir wissen auch nicht, ob am Montag die Schule wieder losgeht oder wie sie weitermachen. Bis jetzt hat sich keiner für uns geäußert irgendwie. Ja, also ich hatte schon... In der Schule, 14 Lehrer sind ja... umgelegt worden in der Schule. Ja, ich weiß. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Behörden sich sehr darum bemühen, die Betroffenen halt auch psychologisch gut zu versorgen. Aber im Moment ja, ist wahrscheinlich... Machen sie auch, ne? Aber es sind keine Nachrichten, wie es weitergeht. Ja. Also ich hoffe, und das wird sicher auch so kommen, ich bin dessen fast sicher, dass man sich wieder an euch wenden wird oder auch an deinen Sohn und dass da die entsprechenden Fachleute sich um ihn kümmern. Lieber Wolfgang, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja, leider, ich weiß, von 1 bis 2 macht es immer. Genau, alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Das war's für heute und für diese Woche. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende und sage Tschüss und Bye-bye. Bis nächste Woche.